1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist Themennacht und unser Thema heute Nacht heißt, ich werde nicht alt werden. Ich möchte sehr gerne mit jungen Leuten reden, die aufgrund einer Erkrankung, wahrscheinlich einer Erkrankung, nicht lange leben werden oder nicht mehr lange leben werden. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Das Thema heute Nacht, ich werde nicht alt werden. Und meine erste Anruferin ist Ina und die Ina ist 36 Jahre alt. Guten Morgen, Ina. Hallo, Domian. Hallo, Ina. Ja. Du hast dich zu diesem Thema gemeldet, das trifft auf dich zu. Das trifft auf mich zu. Ich bin jetzt werde jetzt 37 im August und habe 4 verschiedene Krebsarten und ich bin nicht mehr therapierbar. 4 verschiedene Krebsarten. Welche Krebsarten sind das? Ich habe Augenkrebs, 2-mal Hautkrebs, Eierstock und zurzeit Knochenkrebs. Bin auch von Morphiumpatientin und wenn ich 40 werde, werde ich alt. Wenn du 40 wärst? Mhm. Mhm. Also wenn ich noch 40 werden sollte, dann würde ich wirklich alt werden. Ja, das heißt, du bist austherapiert. Was hat man mit dir alles getan? Also alles. Also Strahlung, Chemotherapie, Operationen. Ich habe das linke Auge verloren. Mhm. Dadurch bin ich mittlerweile gehbehindert. Mhm. Und das heißt, mache nur noch Krankengymnastik, um meinen Rücken zu stabilisieren. Ja. Wie lange bist du schon erkrankt? Seit auf meinen 30. Geburtstag habe ich das erfahren. Welcher Krebs trat zuerst auf? Augenkrebs, Aderhautmelanom nennt man sowas. Wie merkt man das, Augenkrebs? Gar nicht. Überhaupt nicht. Wenn du Pech hast, gar nicht. Es gibt Leute, die haben nur ganz normale Sehstörungen. Mhm. Und auch Augenärzte kennen sich damit kaum aus, weil das so selten ist. Wie hat man es denn dann bei dir erkannt? Also ich hatte ganz untypisch für diese Erkrankung Symptome, die man eigentlich bei einer Leukämie hat. Hm. Welche Symptome sind das? Das ist ganz starker Nachtschweiß. Hm. Du nimmst relativ schnell ab in kurzer Zeit. Appetitlosigkeit, Flappmüdigkeit und Lymphknoten sind ganz dick geschwollen. Das sind eigentlich aber keine Symptome für Augenkrebs. Nein, aber überhaupt nicht. Aber dann hat man angefangen, dich zu untersuchen und ist dann auf diese Diagnose gestoßen. Genau, also ich lag fast 2,5 Monate in der Uniklinik und auf einer Leukämie-Non-Hodgkin-Station. Mhm. Dann haben sie mich jeden Tag untersucht und auf meinen 30. Geburtstag wusste man eigentlich, dass ich was im Auge habe. Also man wusste von Anfang an, dass ich was Krebs oder einen Tumor haben muss von den Blutwerten her, mhm. aber nicht wo. Und ich weiß nicht, wie viele Untersuchungen und ich täglich mitmachen musste, mhm. um auf meinen 30. Geburtstag im Krankenhaus zu erfahren, dass ich Krebs habe. Wurde das Betroffene, war ein Auge betroffen? Genau, es ist nur das linke Auge betroffen und das wird dann bestrahlt. Ja. Und dann müsste rein theoretisch der Tumor in eine Narbe verwachsen. Mhm. Was auch passiert ist, aber diese Narbe ist wieder aufgegangen bei mir, 3 Jahre später, 2007. Mhm. Und Blut ist immer Nahrung für jeden Tumor und so muss man das Auge leider entfernen. Mhm. Nun hast du gerade gesagt, dass du 4 verschiedene Krebsarten hast. Mhm. Gibt es da, ist das ein schrecklicher Zufall oder gibt es das da einen Zusammenhang? Also der Eierstock ist Zufall mit dem Hautkrebs und den Augenkrebs kann zusammenliegen, weil das beides Melanome sind. Mhm. Wo der Knochenkrebs herkommt, kann man nicht mehr sagen. Wie war das denn für dich, als du als sehr junge Frau mit 30 Jahren diese Diagnose damals gestellt bekommen hast? Einerseits war ich erleichtert, weil ich wusste, jetzt kann man mir helfen, mhm. nach fast 3 Monaten auf dem Krankenhausaufenthalt. Mhm. Und andererseits auch ein bisschen schockiert, weil gerade dieses Aderhautmelanom man immerhin heute noch dran versterben kann. Mhm. So, dann hast du sehr viel über dich ergehen lassen müssen, hast sehr viel gemacht. Nun bist du erst 36 und sagst, ich bin austherapiert, man kann nichts mehr mit mir machen, ich bin voller Metastasen, kann man das so sagen? Ja. Gegen die man nichts mehr unternehmen kann. Nee, wie, leider nicht mehr. Wie empfindest du diese Situation, deine Lebenssituation jetzt? Im Moment ganz gut, weil ich eigentlich mein Leben versuche zu genießen, wie es geht. Wie machst du das? Keine Ahnung. Also ich sag immer, ich lebe nicht mit dem Krebs, sondern der Krebs muss mit mir leben. Mhm. Das ist also eine gute Einstellung, wenn man das noch so schafft. Ja. Ja. Also meine Familie, also sprich, also ich habe keine eigene Familie, sondern meine Schwester, mein Schwager und meine Eltern stehen voll zu mir. Wir unternehmen sehr viel zusammen, haben viel Spaß zusammen, sind auch unzertrennlich. Ja. Ich wohne zwar alleine, aber alle sehr nahe beieinander. Das heißt, das Leben zu genießen funktioniert noch, bisweilen. Vielleicht nicht immer, aber es funktioniert noch. Nicht immer. Ich bin auch Morphiumpatient, habe durch den Knochenkrebs mittlerweile auch sehr starke Schmerzen. Mhm. Manchmal unerträglich. Da denke ich auch, hoffentlich erlöst mich auch bald einer von diesen Qualen, wird aber auch sehr gut vom Hospizverein betreut. Ambulant. Ja, bei mir zu Hause. Das heißt, du bekommst dann sehr hochdosierte Medikamente wahrscheinlich? Genau, sehr hochdosiertes Morphium. Dennoch sind die Schmerzen manchmal so stark, dass das Morphium nichts dagegen ausrichten kann. Genau. Mhm. Du sagst, hast gerade gesagt, wenn du 40 wirst, wäre das schon fast ein kleines Wunder oder so in der Richtung hast du es gesagt. Ja, genau. Also dann würde ich alt werden. Also dass ich überhaupt fast 37 geworden bin, damit hat kein Arzt gerechnet. Was ist das für ein Gefühl, wenn man eigentlich ständig damit lebt, es kann morgen zu Ende sein? Ich weiß es nicht. Also einerseits geht es mir sehr gut, weil ich das Leben gelernt habe, anders zu sehen wie früher. Mhm. Ist auch einfach intensiver zu leben. Und ich weiß, wenn ich gehe, dass ich was erlebt habe. Mhm. Haderst du mit deinem Schicksal, dass du so früh gehen musst? Phasenweise. Also es gibt Phasen, wenn ich so stark Schmerzen habe, wo ich einfach sage, ich kann nicht mehr und warum ich? Und ich bin so jung, warum muss ich jetzt sterben? Mhm. Und andere Seite stelle ich mich wieder selbst auf die Beine und sage, komm, jetzt steh auf und genieß das Leben, das bisschen, was du noch hast. Wie beantwortet man diese berechtigte Frage oder verständliche Frage zumindest, warum gerade ich? Wie beantwortest du die für dich? Überhaupt nicht. Ich kann sie nicht beantworten. Mhm. Mhm. Also ich persönlich kann sie nicht beantworten. Also keine Ahnung. Also es ist auch der einzigste bei uns in der Familie. Also es ist sonst keiner betroffen. Du hattest sicher früher ganz andere Pläne, wie dein Leben verlaufen soll. Ja. Welche Pläne hattest du? Also ich war Altenpflegerin von Beruf und wollte eigentlich irgendwann, ich hatte vor der Erkrankung eine Beziehung. Mhm. Und die, ich wollte eigentlich ein normales Leben führen, ganz also arbeiten. Familie, Kinder vielleicht? Nein, Kinder nicht, weil ich bin lesbisch. Ach so, okay. Mhm. Aber all das, was man sich sonst dann so unter Familie oder Partner, gut, schöner Partnerschaft vorstellt. Genau. Und so in meinem weiter. Beruf noch ein bisschen weiterkommen, Fortbildungen machen. Genau. Sowas. Mhm. Hast du Angst vor dem, was eventuell auf dich zukommen könnte? Ich habe Angst, dass ich unter Schmerzen sterbe. Nicht Angst vor dem Tod, sondern Angst und auch nicht Angst vorm Sterben, sondern Angst, dass ich qualvoll sterbe. Mhm. Das kann trotz bester Medikamentierung passieren? Kann passieren, ja. Da gibt es keine Versicherung, kein Gegenmittel? Nein, also da müsste man das, um mich jetzt schmerzfrei zu stellen, müsste man das Morphium so hochstellen, dass meine Lebensqualität nicht mehr am Ende ist. Mhm. Die Ärzte sagen auch, dass ich so positiv eingestellt bin zum Leben, ist meine Lebensqualität auch noch so hoch, wie sie jetzt ist. Das merkt man auch, wie du sprichst, klingt das sehr positiv, trotz des Dramas eigentlich, in dem du steckst. Als du gerade angefangen hast zu sprechen, dachte ich, oh mein Gott, 4 Krebsarten austherapiert, das ist ja die Hölle. Aber du sprichst schon relativ oder ziemlich positiv darüber. Ja, man sagt mir auch, dass ich immer wieder höre ich, dass ich eine sehr positive Lebensaufstrahlung auch aufstrahlen muss gegenüber andere Leute, die mich kennenlernen. Ist es denn nur die Ausstrahlung oder gibt es auch bist du innen drin auch wirklich so? Ich bin auch wirklich so. Also mir geht's auch gut. Also ich sage auch bewusst, mir geht es gut. Mhm. Klar habe ich meine Phasen, wo ich natürlich auch heulen könnte, weinen könnte und nicht mehr kann, wo ich einfach auch aufgeben will. Aber ich stelle mich wirklich, ich sage immer, ich lasse es auch. Also den Tag, wo es mir nicht gut geht, da bleibe ich auch im Bett, wenn es sein muss. Mhm. Mhm. So. Klar. Aber am anderen Tag stehe ich auch wieder auf. Oftmals haben Menschen, die eine relativ kurze Lebenserwartung noch haben, irgendeinen Wunsch, den sie sich erfüllen wollen. Hast du das noch? Hast du dir noch was vorgenommen? Ja. Ich würde einmal im Leben gerne Fallschirmspringen. Fallschirmspringen? Das geht aber nicht mit der Erkrankung, ne? Oder? Genau. Das, selbst wenn man es dir zur Verfügung stellen würde, es ging nicht. Es ging nicht. Also, wenn ich unten, also in dem Moment, wo ich landen würde, wird mir die Wirbelsäule durchbrechen. Also das ist ja ein kurioser Wunsch. Warum gerade Fallschirmspringen? Ich glaube, Fallschirmspringen hat was mit Freiheit zu tun. Ja. Die paar Sekunden, wo man durch die Luft saust, muss das gigantisch sein. Ich habe es auch noch nie gemacht. Das muss, also meine Schwester hat das mal gemacht und das muss wahnsinnig sein und das möchte ich mal erleben so. Und wenn man krank ist, ist man nicht mehr richtig frei, man ist ja gebunden. Also Ina, das kann ich dir jetzt nicht wünschen, weil das einfach ein unsinniger Wunsch wäre, weil es nicht funktioniert. Was ich dir natürlich sehr wünsche, ist, dass du auf jeden Fall deinen 40. Geburtstag noch erlebst. Ja, danke. Und ich wünsche dir, dass du nicht unter großen Schmerzen sterben musst. Das wünsche ich dir auch sehr von Herzen. Danke schön. Noch ganz kurz, ich baue auch gerade eine Selbsthilfegruppe auf. Mhm. Mhm. Und das, also das hilft mir, weil ich möchte, wenn ich nicht mehr da bin, das glaube ich, dass anderen Leuten irgendwie geholfen wird oder Angehörigen oder so. Ja. Also, weil es gibt für diese Augenkrebserkrankung, Aderhautmelanom, nennt sich das, gibt es überhaupt keine Selbsthilfegruppen in Deutschland. Können wir ja so machen, wenn sich jetzt jemand interessiert zeigt, der möge sich bei uns melden und wir stellen den Kontakt zu dir her. Einverstanden? Einverstanden, ja. Ja, das machen wir gerne. Gut. Liebe Ina, schön, dass du angerufen hast. Ja, gut. Und von Herzen viel Kraft und alles Gute wünsche ich dir. Ja, kann ich ein Autogramm haben? Sehr gerne. Du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer und unser Thema heute Nacht heißt, ich werde nicht alt werden und möchte gerne mit jungen oder jüngeren Leuten oder relativ jungen Leuten reden, die aufgrund einer Erkrankung wahrscheinlich nicht alt werden oder nicht mehr lange zu leben haben. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Sven und der Sven ist 35. Guten Morgen, Sven. Ja, grüß dich. Hallo. Hallo Sven. Bist du auch sehr schwer erkrankt? Ja, und zwar seit 2001. Ich habe eine periphere arterielle Verschlusskrankheit in beiden Beinen. Erklär mal genau, was das ist. Ja, das ist eine arterielle Verschlusskrankheit. Also bei mir sind die Arterien auf beiden Beinen bis zu den Füßen verkümmert, kann man sagen. Verkümmert. Also bei mir sind die Beine, die Unterbeine nur noch mikroarteriell versorgt. Mhm. Ist das so ein bisschen vergleichbar, was man früher so Raucherbein nannte? Genau, oder was man auch eigentlich auch, was im Volksmunde auch als Schaufensterkrankheit bekannt ist. Ah ja. Was hat das genau zur Folge? Das hat zur Folge, dass man mich nicht operieren kann, eben halt, weil die Arterien bei mir verkümmert sind. Man kann mir ja nicht eine komplette Arterie irgendwie verlegen, das geht ja nicht. Mhm. Und ich werde mit ASS und Marcumar werde ich therapiert, sowie auch Morphium gegen die Schmerzen. Also erstmal, um das Blut sehr, sehr dünnflüssig zu machen, zum einen. Genau, damit eben halt, also wenn diese Verdünnung nicht wäre, wären auch die Schmerzen noch viel, viel größer. Mhm. Also so ein ganz klein bisschen Blut, sehr hoch verdünnt, fließt durch die verkümmerten Arterien noch durch. Richtig. Muss ja, sonst würden sie absterben, so würden die Beine absterben. Genau, dann würde der Prozess noch schneller fortsetzen. Mhm. Und man kann das auch nicht mehr aufhalten, das ist ein fortsetzender Prozess. Und irgendwann wird dann mal entweder ein Herzinfarkt eintreten oder ein Schlaganfall, so wie es halt auch mein früherer Vater erlitten hat, der ist ja daran gestorben. Also eine vererbbare Krankheit ist das, eine Erbkrankheit. So sieht's aus. Mhm. Und mein Vater ist auch nicht alt geworden, 32. 32 nur. Mhm. Das heißt, es sind letztendlich nicht nur die Beine betroffen, sondern es irgendwann werden alle Arterien im Körper betroffen sein. Kann man von ausgehen, ja. Und eben dann auch das Herz oder Arterien im Gehirn. Das kommt alles mit dazu, ja. Mhm. Seit 2001, hast du das? Ja, richtig. Hattest du irgendwelche Anzeichen für diese Erkrankung früher? Ja, also angefangen hat das mit einer Thrombose im Bein, aber mit einer tiefen Venenthrombose. Und 1998. Und 1999 und 2000, so in diesem Zwischenraum, hatte ich einen Myokardieninfarkt. Also da hatte ich schon einen kleinen Infarkt. Wo hat man diesen Infarkt? Im Bein dann? Im Herz. Im Herz. Ah, ja. Trotz Trauma und ASS. Als ganz junger Mann, um die 20 warst du da. Genau. Da hat er schon angefangen. Wie sehen deine Beine jetzt aus, wenn ich mir die jetzt anschauen würde? Was würde ich sehen? Du würdest auf jeden Fall dicke Beine sehen. Und in jedem Fall auch schon rote Stellen auf der Haut. Ja. Deswegen nennt man das ja auch peripher. Peripher heißt oberflächlich. Und so äußert sich das. Du sagst, du nimmst dann die Hautstellen schon rot werden, ja. Ja. Du sagst, du nimmst auch Morphium, musst Morphium nehmen. Warum genau? Weil das sonst nicht auszuhalten ist. In den Beinen ist sehr starke Schmerzen sind. Richtig, ich kann nicht lange stehen, auch nicht lange laufen. Ich muss dazu sagen, also um noch ein bisschen Geld zu verdienen, stehe ich im Mühlheim an der Ruhr vorm Forum und bin Obdachlosenzeitung am Verkaufen. Das kannst du noch, du kannst lange stehen und Zeitung verkaufen? Ja, das ist das Einzige, was ich noch machen kann. Und was mir noch Kraft gibt, ist der Glaube zu Jesus Christus und das ehrenamtliche Amt, Leuten zu helfen, die eigentlich noch gesund sind und sich ihren Körper kaputt machen durch Alkohol und Drogen. Und das mache ich ehrenamtlich im Aufwind in der freikirchlichen Gemeinde auf der Auerstraße in Mühlheim an der Ruhr. Ja. Und unterstütze die Leute einfach auch. Verstehe. So ein Engagement kann einem in einer sehr ernsten Lebensphase, in der du ja steckst, schon durchaus Hilfe geben und Unterstützung geben. Ja, und der Glaube gibt mir natürlich auch noch ein weit... Absolut, ja. Hoffnung und bist du zum Glauben durch... Ich auch nach vorne, weil ich habe auch keine Familie mehr. Meine Familie ist zerrüttet, kaputt. Ja, es gibt sonst auch niemanden. Das ist das Einzige, was mir noch Kraft gibt. Bist du zum Glauben gekommen durch diese Erkrankung? Ja, ganz klar, ja. Ach, das heißt, du warst vorher, vor 2001, warst du ein nichtgläubiger Mensch. Richtig. Das ist ja interessant. Hat dich jemand, wie ist es genau passiert? Ja, das ist, das hat sich einfach im Kopf, hat sich das entwickelt. Ja. Und irgendwann habe ich auch einfach auch die Nähe zu Menschen gesucht. Und ich mache das ja eigentlich schon lange auch mit dem Zeitungsverkauf vom Forum in Mühlheim. Und wenn dann die Leute so mit Scheuklappen an einen vorbeigehen, da blutet einen das Herz, ja. Und wenn man auch so niemanden zu reden hat, ja, dann geht man kaputt, ja. So, jetzt hast du mir gesagt, dass das endet mit einem Infarkt irgendwann. Kann man da eine Prognose sagen? Du bist jetzt 35? Ja, also ich habe jetzt schon 6 Lungenarterienembolien hinter mir. Und das könnte im Prinzip jedes Jahr mal da passieren. Das heißt, du lebst auf sehr dünnem Eis, das kann man so sagen. Richtig, ja. Das ist für eine Zeitbombe. Ich habe gerade mit Ina ja auch darüber gesprochen. Wie ist das ja, für dich? Die hat ja so eine Wahnsinnskraft, die Frau. Aber die hat einen Vorteil, sie hat Familie, ja. Das habe ich nicht. Ja, aber du hast deinen Glauben. Das ist auch etwas sehr Gewichtiges. Wie ist das für dich, dass du, bewertest oder beurteilst du das selbst, dass du als so junger Mann wahrscheinlich bald sterben wirst? Ja, also, ich das beurteile, also, kommen mir auch gerade in die Tränen, weil, wenn ich die Leute sehe, die also nicht die Chance hatten wie ich, ja, die ihre Gesundheit mit Absicht kaputt machen durch Drogen und Alkohol, ja. Ja, und bei mir ist das genetisch bedingt, dann sehe ich das in diesem Zusammenhang, ja. Das glaube ich auch. Das glaube ich ganz oft, auch wenn ich hier die Sendung mache und mit Leuten rede, die so gezielt ihren Körper kaputt machen durch Alkohol und Drogen. Ja. Und dann denke ich manchmal, uns hören so viele Menschen zu, die schwerst krank sind. Ja. Was die dann so denken, dass eigentlich ein gesunder Mensch den Körper ruiniert durch Drogen und Alkohol. Ja. Das war jetzt auch das, was du gerade meintest, ne? Genau. Ja. Lieber Sven, ich danke dir auch sehr herzlich für den Anruf und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass das Eis noch lange hält, auf dem du lebst. Ja, danke dir. Und dass du auch anderen, du tust ja auch sehr viel Gutes für andere Menschen und dass du das auch noch sehr lange tun kannst, das wünsche ich dir sehr. Ja, ich hoffe, dass ich noch sehr vielen Leuten den Weg zu Jesus Christus ebnen kann. Ja. Alles Gute, Sven, und mach's gut und auf Wiederhören. Danke. Tschüss. 1.21 Uhr haben wir und ich bin verbunden mit der Caroline. Und die Caroline ist 23 Jahre alt. Guten Morgen, Caroline. Guten Morgen. Hallo, Caroline. Unser Thema heißt, ich werde nicht alt werden. Ja. Das trifft auf dich auch zu. Ja. Warum? Leider. Bitte? Leider. Ja. Ich muss auch schwere Medikamente nehmen und infolge der Medikamente und der Krankheit wird mein Leben am Ende nicht sehr schön sein und dann auch nicht sehr lang. Was für eine Erkrankung hast du, Caroline? Eine Nervenkrankheit, HMSM, hereditär motorisch sensible Neuropathie. Ja, so ist der Name. Glaub, und wie macht sich diese Erkrankung bemerkbar? Die Myelinschicht, die Schutzschicht um die Nerven, die geht kaputt irgendwann an irgendeiner Stelle, an irgendeinem Hauptnerv. Und dadurch können Informationen nicht mehr richtig weitergeleitet werden. Ich habe höllische Schmerzen, nur bei Berührung, also schon Berührungsschmerzen. Ja genau, wo hast du überall Schmerzen? Der linke Arm ist betroffen, also die Lendenwirbelsäule, die rechte Hüfte und in dem Fall das komplette rechte Bein und beide Füße. Also schon sehr viel betroffen. Ja. Vielleicht kann man sich das so vorstellen, wie wenn man ein elektrisches Kabel hat und wenn einfach die Isolierung wegfällt. Ja, wie wenn man als Kind an so einen neuen Voltblock mal geleckt hat. Also dieser Schmerz und das hat eben permanent, wenn man beispielsweise eine Flasche aufmachen will, habe ich nicht die Kraft, alleine die Flasche alleine festzuhalten. Also die rechte Hand kann das so noch, aber die linke Hand nicht und dann... Kannst du denn noch so normal, lebst du alleine? Ja. Ja, kannst du so mehr oder weniger... Seit einem Monat. Bitte? Seit einem Monat. Ah, seit einem Monat. Kannst du denn so einigermaßen so, was man im Haushalt so machen muss, kannst du das machen? Also wenn ich jetzt, ich habe eine Einraumwohnung, 24 Quadratmeter und jetzt wenn ich putze, jeden Freitag, dann brauche ich 5 Stunden. Mindestens und geht eigentlich auch gar nichts mehr im Rest des Tages. Also fünf Stunden, ich wiederhole es mal, weil die Leitung ein bisschen wackelig ist. Also 5 Stunden brauchst du zum Putzen einer 24 Quadratmeter Wohnung. Ja, also wirklich nur Staub wischen, aufwaschen, wischen, kehren. Das dauert 5-4 Stunden, ja. Wie ist das, wenn du dich hinlegst und ganz still im Bett liegst? Tut es dann auch alles noch weh? Ja. Ich werde auch nachts wach, wenn ich jetzt so auf meinem Arm liege oder ganz blöd jetzt mit dem Bein da liege, dann werde ich auch nachts wach verschnappen, ja. Ich sag nochmal, du bist erst 23 Jahre alt. In welchem Alter fing denn diese schwere Erkrankung an? In der Grundschule, wo ich in die Schule gekommen bin. Mit dem Schulsport, ja. Das heißt, du hast es schon sehr lange und bist damit quasi aufgewachsen. Ja, ein Leben lang Schmerzen, ja. Du kannst dich kaum... erinnern an ein schmerzfreies Leben? Nee, gar nicht. Gar nicht. Also keinen Tag eigentlich. Diese Erkrankung verläuft irgendwann tödlich, sagst du. Warum? Ja, also bei mir ist es so, dass halt die Medikamente, also die Medikation, die ich jetzt schon kriege, also ich habe mit 16 schon kein Ibuprofen, keine Dosis von Ibuprofen hat bei mir gewirkt. Also ein starkes Schmerzmittel ist das? Also jetzt momentan bekomme ich Gabapentin und da habe ich mittlerweile so eine hohe Dosis. Also ich bin 1,68 und wiege 40 Kilo. Also da ist an mir ist gar nichts dran. Woran, also eigentlich nur Haut und Knochen. Wenn diese Krankheit weiter fortschreitet, und das ist ja dann zu befürchten, wie du es beschrieben hast, ja, an was stirbt man dann? Also bei mir wird es wirklich die Funktion der Organe sein, dass der Körper einfach nicht mehr schafft, diese Medikamente abzubauen. Ach so. Das heißt, diese Leistung zu bringen, ja. Ich verstehe. An der Erkrankung direkt verstirbt man nicht, aber man stirbt nee, man vegetiert eigentlich nur noch dahin, ja, an der Erkrankung, ja. Also irgendwann ist es halt so, dass man halt so früh schon so starke Schmerzmittel bekommt in so einer hohen Dosis. Verstehe, dann hält die Nieren und die Leber hält das gar nicht aus, auf lange Dauer. Mhm. Ja. Wie schnell schreitet die Krankheit denn voran? Das kannst du jetzt schon beurteilen, wenn du die letzten Jahre so Revue passieren lässt. Also alleine im letzten Jahr, ich bin im Winter nur gestürzt, wirklich nur gestürzt, wo, sag ich jetzt mal, meine Prellung vom Steißbein hatte und eine Prellung vom Becken. Und seitdem kann ich keine Treppen mehr steigen. Mhm. Also es ist... Aber sie schreitet auch alleine fort, ohne dass so ein Unfall passiert. Ja. Also die linke Hand kam von ganz alleine. Mhm. Das fing wirklich an nur mit leichten Bewegungsschmerzen und innerhalb von 2 Wochen konnte ich gar nichts mehr mit der linken Hand. Wirklich dann erst, wo ich dann diese hohe Dosis an Medikamenten bekommen habe. Wenn man so jung ist und so viele Jahre schon eine so schwere Erkrankung hat, was ist deine Sehnsucht? Was ist dein Wunsch? Was ist dein Traum? Ja, was ich mir schon mal gewünscht habe, ist das Leben schön zu finden irgendwo. Das Leben mal schön zu finden. Ist, ja. Ja, ich habe dadurch auch Suizidprobleme eigentlich schon seit ich 9 bin. Ja. Aufgrund der Erkrankung. Weil es auch in der Schule Horror war als Kind. Ja, die darf das nicht. Und jetzt seit 3 Jahren circa kann ich nicht mal mehr als 2 Kilo heben. Also kann auch meinen Ranzen nicht tragen und Klassenkameraden müssen mir einen Stuhl runterstellen. Aber du gehst jetzt nicht mehr zur Schule zurzeit? Ich mache jetzt noch, momentan habe ich noch Prüfungen fürs Fachabitur. Ach so, ach so. Ah, ja, ich habe irgendwie versucht, die Zeit zu überbrücken, ja. Aber Respekt, muss ich dann aber wirklich sagen, Respekt. Wenn man so krank ist und so gebeutelt ist und so viel Schmerzen hat, dann auch noch die Tortur mitzumachen, in eine Schule zu gehen und sogar Fachabitur zu machen, das ist ja schon eine große Leistung, muss ich dir sagen. Ja, ist auch psychisch unheimlich anstrengend, muss ich sagen, halt auch durch die Medikamente. Die schlagen halt auch unheimlich auf den Kopf, man denkt das gar nicht, aber man ist dann oft so stark verwirrt. Glaube ich. Oder, ja. Was treibt, also, Caroline, was treibt dich an, dieses alles so zu schaffen? Weiß ich eigentlich gar nicht. Wo ich jünger war, hatte ich immer den Traum, die Welt mal zu verändern. Also ich noch nicht wusste, ja wirklich, also mein Vorbild ist eigentlich so Che Guevara. Von dem habe ich auch die Lebensdaten auf den Hals tätowiert. Ich habe mir mal versucht, das Leben zu nehmen, also mich zu erhängen. Und das hat nicht geklappt. Glücklicherweise. Wie alt warst du denn, als du versucht hast, dich zu erhängen? 14. 14? 14, ja. Warst du danach im Krankenhaus? Warst du verletzt? Ja, also ich hatte 2 Wochen lang ganz schöne Hämatome am Hals. Aber keine schweren Verletzungen? Nee, keine schweren Verletzungen. Also gibt es denn jetzt manchmal Phasen, jetzt wo du älter bist, wo du sagst, eigentlich möchte ich mir das Leben nehmen und dann ist alles vorbei und dann habe ich meine Ruhe? Ja, jetzt durch die Trennung wieder. Ach, es gab eine Trennung von einem Mann. Ja, mit dem war ich jetzt 4,5 Jahre zusammen. Oh, das haut natürlich rein, wenn man sich dann trennt und dann auch noch so schwer krank ist. Ja, aufgrund der Erkrankung. Hat er sich getrennt? Ja. Wie? Erzähl mal. Also sein Bruder hat was gegen, sag ich jetzt mal, behinderte Menschen. Und er hat einen sehr großen Einfluss auf ihn. Und als meine Krankheit im letzten halben Jahr schlimmer geworden ist, musste er sich permanent um mich kümmern, weil ich konnte mich nicht mehr waschen, ich konnte mir die Haare nicht kämmen, ich konnte mir nicht mal eine die Zähne richtig putzen. Und da hat er mir halt geholfen und hat sich bei seinem Bruder sozusagen auch mal ausgeweint. Weil es ist auch eine tierische Belastung, sich 24 Stunden am Tag um jemanden zu kümmern. Na klar. Das ist klar. Wahrscheinlich auch in einem Alter von Anfang 20? Er ist 11 Jahre älter als ich. Ach so. Also jetzt 34 ist er jetzt, ja. Ja, und sein Bruder hat es dann halt eben wirklich geschafft, in ihm irgendwie eine Wut hochzubringen. Ich weiß es nicht. Und es ging halt wirklich so, als er mich geschlagen hat, mehrfach. Er hat dich geschlagen? Ja. Dich schwerkranke junge Frau? Ja. Aus seiner Wut und aus seiner Frustration heraus? Ja, zuletzt vor 8 Wochen. Ja. Und wer hat dann endgültig Schluss gemacht? Ich. Ja, ich habe mir dann halt eine Wohnung gesucht und eine Freundin hat mir halt geholfen, Freundin aus der Schule. Achso, du hast vorher mit ihm zusammen gewohnt? Bei ihm, ja. Bei ihm, ja. Und hat er das dann, hat das denn so angenommen, akzeptiert, dass Schluss ist? Ja, er hat mir auch geholfen bei der Wohnung und er kommt auch jetzt noch oft vorbei, aber ja, es sind halt nur so Kleinigkeiten, die er halt macht. Weil er halt eben weiß, ich das nicht alleine nicht schaffe. Ich meine, einerseits ist es gut, dass ihr nicht mehr zusammen seid, wenn das so eskaliert ist zum Schluss. Ja, ich hatte eine Gehirnerschütterung, einen Jochbeinbruch, alles innerhalb vom letzten halben Jahr. Das hat der dir angetan, wo das so gefährlich ist für dich, dich überhaupt anzufassen oder dir. Ja. Das heißt, deine Krankheit ist dadurch nochmal mehr eskaliert. Ich hatte seitdem auch einen Hörschaden auf dem linken Ohr. Also, dieses Gleichgewichtsorgan im linken Ohr ist durch diese mehrfachen Schläge auf linke Schläfe, also auf das linke Gesicht. Mein Gott. Ja. Hast du, leben deine Eltern noch? Meine Mutter habe ich noch, ja, aber die weiß ich nicht. Mit der habe ich keine gute Beziehung. Ach so, kümmert sich nicht drum. Das tut mir aber wirklich sehr leid und macht mich sehr wütend, dass der Typ sich so verhalten hat hier gegenüber. Eine Schande ist das. Das ist ein erwachsener Mann von über 30 Jahren, dass er sich nicht im Griff hat. Und wenn er nicht mehr mit dir zusammen sein wollte, dass er dann nicht gegangen ist. Stattdessen schlägt er dich und lässt sich von seinem Bruder bequatschen mit irgendwelchem dämlichen Zeug, was der ihm sagt. Naja, es ging ja dann auch so weit, dass er das einmal halt mich zu Hause gelassen hat, dass ich dann gar keinen Schlüssel mehr hatte. Also ich kann ja am Ende sowieso nirgendwo hin, alleine, schaffe ich ja gar nicht. Mhm. Und dass ich keinen Schlüssel hatte und da hatte ich halt eben wieder ein blaues Gesicht und hätte halt eigentlich noch 2 Tage in die Schule gemusst. Mhm. Und das war auch nicht zu verstecken, also weil mein ganzes linkes Auge war eigentlich blutunterlaufen. Haben die das in der Schule gefragt? Haben die gefragt in der Schule, was da passiert ist? Also einmal war es so, da hat es auch jemand mitbekommen, aber ich bin da ja so, dass ich dann einen aus dem Weg gehe. Hast du denn, weil ich als Kind schon geschlagen wurde von meinen Eltern. Caroline, hast du denn sonst noch zumindest 1-2 Leute, die sich so ein bisschen um dich kümmern? Ja, also ich habe schon jeden Tag jemanden, der mir wenigstens so beim Essen hilft. Und ab und zu kocht auch mal jemand für mich und bringt mir was, weil kochen geht auch nicht, das ist alles zu gefährlich. Jetzt gucke ich gerade auf meine Uhr und sehe, dass unsere Zeit leider ein bisschen wegläuft. Ja. Das tut mir sehr leid, Caroline. Wie mir sowieso alles sehr leid tut, was ich ja gerade gehört habe. Aber ich höchsten Respekt vor dir habe, möchte ich nochmal sagen, was du da alles auf die Beine stellst. Und mit der Schule finde ich grandios. Da wünsche ich natürlich zunächst mal viel Erfolg, dass du das Fachabitur schaffst. Ja, danke. Und wünsche dir so von Herzen, dass die Krankheit pausiert und wenn das nur ganz langsam fortschreitet, dass du nicht so leiden musst. Ich wünsche es dir von ganzem Herzen. Danke. Ich möchte aber auch nochmal, dass dich mein Psychologe jetzt anruft. Ich glaube, das ist ganz gut. Dann könnt ihr nochmal ein bisschen in Ruhe reden. Okay? Das machen wir gerne. Caroline, legst du bitte auf und der Henning, das ist heute Nacht mein Psychologe, der ruft dich gleich an. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Danke. Tschüss. Und wir machen weiter mit Sabine. Sabine ist 43. Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen. Hallo, Sabine. Hi. Du hast dich auch zu unserem Thema gemeldet. Ja. Warum? Ja, ich habe einen Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ein Pankreaskarzinom. Sagst du es nochmal? Ja. Pankreaskarzinom. Was ist genau das? Ja, Bauchspeicheldrüsenkrebs. Bauchspeicheldrüsenkrebs. Mhm. Seit wann schon? Ja. Also erfahren habe ich es vor 6 Monaten. Aber ich habe es wahrscheinlich schon länger, weil ich schon im Endstadium war. Ich bin aber vorher nicht zum Arzt gegangen. Du sagst, ich habe es erfahren vor 6 Monaten. Hattest du Bauchschmerzen? Auch. Ich hatte ganz viele Sachen, die ich aber nicht so mit einer schlimmen Krankheit verbunden habe. Ich, weil, ja, mir war schlecht, ich konnte nichts mehr essen. Mhm. Ja, ich war ständig kaputt, müde. Mhm. Ja, so Sachen halt. Hast du es lange vor dir hergezogen, ja, bevor du, ja, zum Arzt gegangen bist? Ja. Mhm. Wie lange? Am Anfang habe ich, also Entschuldigung, am Anfang habe ich eben nicht gedacht, dass es irgendwas Schlimmes ist. Mhm. Deswegen mich nicht machen, man ist ja schon mal müde und man ist schon mal schlecht. Und dann hinterher habe ich gedacht, vielleicht ist es doch was Schlimmeres, und dann habe ich es eben vor mir hergeschoben, ja. Wie lange hattest du denn die Beschwerden schon und du bist nicht zum Arzt gegangen? Ja, 2 Jahre. 2 Jahre? Mhm. Das ist verdammt lang. Mhm. Also so ein paar Wochen oder mal ein paar Monate kann man ja verstehen, aber 2 Jahre ist schon sehr lang. Mhm. Dann bist du zum Arzt gegangen und die haben dir sofort, ja, also sofort wahrscheinlich nicht am ersten Tag, aber relativ die Diagnose gesagt. Ja, die haben erstmal gesagt, ja, könnte sein, ja, Eisenmangel und so Sachen waren erstmal im Gespräch. Und dann wurden aber dann mehrere Untersuchungen gemacht, dann hatte ich so ein ganz schlechtes Blutbild und dann musste ich ins Krankenhaus und dann wurde das dann festgestellt. Was hast du empfunden? Katastrophe. Also, ja. Ganz viel Angst, ganz viel, ja, weiß ich nicht, ganz schlechtes Gefühl, Ist der Krebs, ja, Panik. Ja, verständlicherweise. Ja. Ist der Krebs so weit fortgeschritten, dass man nichts machen kann? Ja. Gar nichts? Gar nichts, nein. Also man kann die Schmerzen lindern und ich bin auch jetzt wieder zu Hause. Ich will nicht im Krankenhaus sterben, ich will zu Hause sterben. Hast du im Moment starke Schmerzen? Im Moment nicht, das ist medikamentös ganz gut eingestellt, Gott sei Dank. Also das geht ja heute alles. Ist ja zum Glück nicht mehr so wie früher, dass sie gesagt haben, man kann den Leuten kein Morphium geben, weil sie ja dann abhängig werden, weil sie sowieso sterben. Das geht ja Gott sei Dank nicht mehr. Wenn man so einen schweren Krebs hat, Bauchspeicheldrüsenkrebs, und man kann nichts mehr machen, keine Operation, keine Chemotherapie, keine Bestrahlung, gar nichts mehr. Über welchen Zeitraum sprechen wir? Es kann täglich passieren. Täglich? Ja. Ich weiß es selber nicht. Also die Ärzte sagen einem ja auch nicht so und so, aber es kann jeden Tag passieren. Also wie gesagt, ich bin jetzt zu Hause. Lebst du alleine? Ich lebe eigentlich alleine, aber ich bin jetzt im Kreise meiner Familie. Meine Mutter, meine Brüder kümmern sich um mich. Mhm. Mhm. Du bist erst 43 Jahre alt. Mhm. Hast du vorher irgendwie dich mit dem Thema Tod und Sterben beschäftigt? Ja, es ist auch noch so eine, ja, lustig ist das falsche Wort, aber irgendwie schon, ich habe mich schon immer damit oder schon lange damit beschäftigt, weil ich auch sehr psychisch krank bin. Mhm. Also ich habe eine schwere Sozialphobie und schwere Depressionen. Mhm. Und habe mich eigentlich immer schon damit beschäftigt. Ach, vielleicht gibt es auch da den Zusammenhang, dass du nicht zum Arzt gehen wolltest, wegen der Sozialphobie? Mhm. Ah, ich verstehe, ja. Also ich habe mich schon sehr lange, also seit meinem Erwachsenenleben, also seit den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren, habe ich mich mit Sterben auseinandergesetzt. Was bedeutet Sterben und Tod für dich? Ja, ganz viel Angst. Vor was hast du Angst? Ja, vor dem nicht mehr da sein. Vor. Kann man sich das nicht mehr da sein eigentlich vorstellen? Nein, eben nicht. Das ist dieses Unvorstellbare, das ist für mich, auch wenn ich daran gedacht habe, wenn ich erst mit 80 oder 90 sterben sollte, also durch meine Krankheit schon, durch die Depressionen und so. Ja, ich konnte mir das nie vorstellen. Das ist, dass man einfach weg ist. Du hast Angst vor dem Nicht-mehr-Dasein. Welche Angst ist es noch? Ja, das ist sehr schwer. Angst anderen Leuten, Traurigkeit zu vermitteln, zum Beispiel meiner Familie, meiner Mutter, meinen Brüdern. Und so, dass ich für die dann nicht mehr da bin und so Sachen halt. Das ist alles ganz, ganz schwer für mich. Hast du Kinder? Nein. Nein. Das ist auch noch so ein Punkt, der mich auch noch sehr belastet. Ich hätte sehr gerne Kinder gehabt. Das hat aber leider nicht funktioniert. Inzwischen habe ich auch keine Gebärmutter mehr, da hätte ich keine mehr kriegen können. Ja. Das ist alles ganz schwierig. Also mein ganzes Leben ist eigentlich genauso verlaufen, wie sich das eigentlich keiner wünscht. Also, das hätte auch gleich weg sein können. Also ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt geboren wurde. Du hast bestimmt mit Sicherheit, wenn du jetzt im ersten Moment sagst, es ist vieles schiefgelaufen, so wirst du dennoch Gutes getan haben und wirst für viele Menschen etwas Wichtiges gewesen sein. Du bist auch etwas Wichtiges. Und deshalb ist es ausgesprochen sinnvoll, dass du auf der Welt bist. Auch wenn das formal nicht so gut gelaufen ist, das Leben. Ja, das ist eben das, was ich nicht weiß, warum ich überhaupt da war. Der Sinn des Lebens, der fehlt mir irgendwie. Mhm. Hast du Menschen geliebt? Ja, natürlich. Meine Mutter liebe ich über alles. Bitte? Meine Brüder meine Mutter liebe ich über alles. Meine Brüder liebe ich. Und die dich auch? Ja. Siehst du, da haben wir doch schon den Lebenssinn. Das weißt du, was du für ein Glück für deine Familie bist, dass du da bist und dass du da warst. Das ist schon verdammt viel Sinn. Und du hast zurücklieben können, du hast deine Mutter und deine Brüder geliebt. Auch das ist ein großes Glück. Ja, auch das ist ein großes Glück. Es gibt Menschen, wo das nicht so funktioniert. Ja, das weiß ich. Du glaubst nicht an Gott. Würde ich schon nicht sagen. Ja. Das ist für mich schwierig. Also ich habe sehr lange Zeit ganz fest und tief an Gott geglaubt. Und in letzter Zeit fällt es mir ein bisschen schwer, muss ich sagen. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher. Also irgendwie glaube ich doch noch. Aber dann auch wieder nicht. Man liest in einigen Publikationen, dass Menschen, die nah am Tod stehen, also sie sehr schwer krank sind, dass sie eher gläubig werden als jemand, der ganz gesund und fit und fidel ist. Bei mir ist es umgekehrt. Ah ja. Ja, ich habe also wirklich mein Leben lang eigentlich schon an Gott geglaubt. Mhm. Und in der letzten Zeit fällt es mir sehr schwer. Kannst du es erklären, warum? Ja, ist schwierig. Hat das mit dem Leid zu tun, das du aushalten musst? Ja, vielleicht gar nicht mehr so sehr mein Leid, sondern weil ich auch so über ganz viele andere Sachen nachdenke, jetzt auch von anderen Menschen, die Leid erfahren haben und dass Kinder sterben und was Kinder, wenn ich jetzt auch mir so die Nachrichten angucke und was auf der ganzen Welt passiert, wie viel Leid es gibt und wie viele Menschen unnütz sterben müssen. Und dann stellt sich die Frage, warum lässt dieser Gott das zu? Ja. Und warum gibt es überhaupt so viel Leid auf der Welt? Warum? Ja. Warum? Ja, genau. Das fällt mir dann jetzt wahrscheinlich in Verbindung dann mit meinem eigenen Leid, fällt mir schwer, das zu verstehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ungläubig oder so. Ich weiß es nicht. Also ich kann es ganz schlecht erklären. Mhm. Ich glaube schon noch irgendwie an Gott, aber dann auch wieder so tageweise praktisch. Manchmal glaube ich und manchmal glaube ich auch nicht. Das ist ganz schwierig. Wenn du sagst, das kann jeden Tag oder jede Stunde passieren, letztendlich. Mhm. Hast du alles geregelt, was man regelt? Ja. Das habe ich ja. Geht auch das meine so? Beerdigung ist geregelt. Wie möchtest du denn beerdigt werden? Ich möchte in einem weißen Sarg beerdigt werden. Ich möchte, dass die Gäste auf meiner Beerdigung keine schwarzen Sachen anhaben, sondern weiße oder bunte Sachen anhaben und dass sie Ballons in die Luft fliegen lassen. So als als Zeichen der Hoffnung. Und dass sie ganz wenig weinen, so wenig wie es eben geht. Möchtest dass sie ein bisschen weinen, ist klar, aber nicht so viel. Und die sollen auch nicht hinterher da irgendwo hingehen, so wie das ja klassisch so ist, dass man da irgendwie in eine Gaststätte geht und sich dann da und sie sollen dann sich so treffen auf einer Wiese. Und sollen dann sich über mich unterhalten oder auch über was ganz anderes, ganz egal. Und sollen dann ihr Leben weiterleben und sollen sich überlegen, dass ihr Leben auch ganz schnell vorbei sein könnte. Möchtest du eine so in der Richtung. Ja. Möchtest du eine besondere Musik haben? Ja, das ist schwierig. Ich habe mir eigentlich ausgedacht, ich bin unheimlicher Marius Müller-Westernhagen-Fan. Das wollte ich eigentlich gerne haben, aber dann habe ich wieder an meine älteren Verwandten gedacht. Ist ein bisschen krass für die vielleicht. Ja. Und dann deswegen habe ich das offen gelassen mit der Musik. Also ich möchte auch, ich mag auch gerne so manche Kirchenlieder, mag ich auch sehr gerne. Gibt es sehr schöne, in der Tat, ja. Zum Beispiel Reich um meine Hände, finde ich sehr schön. Das könnte dann auch gespielt werden, damit dann alle so auf einem Nenner sind. Also ich möchte jetzt nicht das so ganz krass machen, dass da die Älteren sagen, oh, was ist denn hier los? Also. Klar, das muss natürlich dann kompatibel sein für alle. Ja, ne? Ja. Ja. Und die anderen, die, so wie meine Brüder und meine Mutter, die können ja dann hinterher für sich nochmal meine Lieblingsmusik hören und sich dann nochmal dann an mich erinnern. Also für die Trauerfeier selber habe ich jetzt die Musik nicht festgelegt. Ich möchte nur eben, dass sie nicht in Schwarz kommen und dass sie Ballons fliegen lassen. Sabine, weißt du, was ich glaube? Wir haben uns jetzt, ich sehe es auf meiner Uhr, wir haben uns 11 Minuten unterhalten. Und ich glaube, dass du ein guter Mensch bist. Oh, danke. Und ich glaube, damit ist die Sinnfrage sehr gut beantwortet, dass dein Leben einen großen Sinn gehabt hat. Weil du hast in deinem Rahmen und das, was du tun konntest, Gutes getan. Das glaube ich. Das habe ich so ein Gefühl. Ach, dankeschön. Das bedeutet mir viel. Ich sag's. Also, ich freue mich, dass ich seit der Jahre. Ja, danke. Ich wünsche dir, was soll ich dir wünschen? Was soll ich dir wünschen? Ich wünsche mir einen schmerzfreien Tod. Ja. Ich wünsche mir, dass sie nicht so sehr leiden muss. Und dass meine Familie nicht so sehr leiden muss. Das wünsche ich dir. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So. Jetzt machen wir weiter mit Gabi und Gabi ist 46 Jahre alt. Guten Morgen, Gabi. Guten Morgen. Hallo, Gabi. Wir haben heute ein ernstes und auch trauriges Thema. Das Thema heißt, ich werde nicht alt werden. Genau. Und zu diesem Thema hast du dich auch gemeldet. Genau. Bist du auch schwer erkrankt? Ja, ich habe Histiozytosis X. Sagst du es nochmal, bitte? Histiozytosis X. Ja, das erklärst du uns mal. Ich glaube, das weiß kaum jemand. Das ist eine seltene Lungenerkrankung. Ich habe sie jetzt mit 25 bekommen. Und es gibt diese Krankheit wohl auch für Kinder, aber die haben das dann in den Knochen oder in andere Organe. Und die sterben dann auch ziemlich schnell, so wie ich das rausbekommen habe. Welche Symptome hat diese Erkrankung? Also meine, diese Histiozytose, das sind Zysten in den Lungenblasen. Und dadurch, dass die da drin sind, ist das unheilbar. Und durch diese Krankheit bekommt man noch andere Krankheiten. Also ich habe noch Lungenemphysem, Lungenfibrose, COPD, Bluthochdruck. Ach du. Mammakarzinom hatte ich. Aber alles dreht sich um die Lunge? Alles dreht sich immer um die Lunge, jeden Tag. Hast du Schmerzen? Zurzeit habe ich Morphiumpflaster, also wegen der Lunge habe ich keine Schmerzen. Ich habe durch dieses Cortison, was ich immer bekomme, Osteoporose und ich hatte mehrfache Wirbelbrüche. Und dadurch hatte ich dann dieses Morphiumpflaster. Das sind wir jetzt gerade am Reduzieren, weil die Brüche so langsam ausheilen. Also eine komplexe Erkrankung, kann man sagen, aufgrund der vielen Verzweigungen dieser Erkrankung. Genau. Es fing an, da warst du 25 Jahre alt, sagst du. Genau. Jetzt bist du 46. Genau. Wie stirbt man an dieser Erkrankung? Also ich warte selber auf ein neues Organ. Ach so, auf eine neue Lunge. Ja. Ja. Ich warte jetzt schon fast 8 Jahre. Ich bin im 8. Jahr. Und durch dieses Mammakarzinom, was ich hatte, hat man mich 3 Jahre NT gesetzt, das heißt nicht transplantabel gesetzt. Ja, also das war ein Krebs in der Lunge? Nein, in der Brust. In der Brust? Brustkrebs. Mhm. Und das ist jetzt 5 Jahre her. Ich habe Gott sei Dank keine Metastasen oder sonstiges, ich habe nur Bestrahlung bekommen. Das heißt, wenn man eine Krebserkrankung hat, kann man nicht transplantiert werden, ist das so? Normalerweise sagt man, wenn man Lungenkrebs hat und man auf eine Lunge wartet, kriegt man keine. Mhm. Aber bei dir war das ja Brustkrebs und da war es alles anders. Ja, die hatte eine positive Prognose, weil ich nur einen kleinen Knoten hatte und keine Metastasen. Und wenn du, würde es bedeuten, wenn du eine neue Lunge bekommst, ist das nochmal eine richtig große neue Lebenschance? Ja, groß. Also man sagt so, mit einem neuen Organ, wenn man das erste Jahr überstanden hat, dann könnte man 7 bis 10 Jahre, 12 Jahre damit leben. Wenn du keine neue Lunge bekommst, wie groß ist deine Lebenserwartung noch? Also im Moment habe ich ein Lungenvolumen von 17% noch. Von 17% noch? 17, ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen als Nicht-Betroffener. Ja, das ist auch sehr schwer, damit umzugehen. Das heißt, du kannst keine Treppen steigen und nichts? Treppen steigen kann ich nur ein paar Stufen. Ich kann mich nicht mehr großartig belasten. Mhm. Je nachdem, was ich für einen Tag habe, fahre ich mit dem Rollstuhl oder ich werde geschoben. Mhm. Manchmal habe ich auch einen guten Tag, da laufe ich auch wieder mal ein paar Meter mehr. Ja. Aber in der Wohnung, das ist halt schwer. Kannst du dich in der Wohnung so noch einigermaßen bewegen und die Sachen tun, die man so in der Wohnung tun muss? Also in der Wohnung großartig mache ich nichts. Mhm. Da habe ich schon Hilfe. Ich habe auch Sauerstoff jetzt seit mehreren Jahren. Ja. Und es ist halt auch, ich bin nicht mehr so belastbar, wie es ein normaler Mensch halt ist. Lebst du alleine? Ja. Ja. Hast keinen Partner? Nein. Hast du Kinder? Ja, 2. Meine Tochter wird jetzt 24 und mein Sohn wird jetzt 20. Kümmern die sich um dich? Ja. Ja. Mein Sohn, der ist jetzt erst vor kurzem ausgezogen. Das ist im Moment noch so eine schwere Phase. Das verstehe ich. Dann ist man natürlich muss er sich ganz neu umstellen und. Genau. 17% Lungenvolumen. Schrumpft das permanent? Wird das immer weniger? Das wird immer weniger. Ich bin auch schon mal auf 12% gewesen, 1997. Das hat sich dann durch meine, ich fahre jedes halbe Jahr in Kur. Mhm. Und die Kur tut mir immer gut. Die versuchen immer ein bisschen zu steigern. Mhm. Und bin jetzt halt wieder auf 17%. Aber es wird nicht mehr. Ab welcher Prozentzahl wird das lebensbedrohlich? Das kann auch mit den 17% so, lebensbedrohlich werden. Das heißt, wenn es dramatisch wird, ist das so, dass du dann aufgrund dieser Erkrankung erstickst? Ja, wenn ich alleine bin, würde ich daran ersticken. Also, es ist schwer zu erklären. Dadurch, dass ich keine Kraftreserven mehr habe und diese Lunge auch sehr viel Energie verbraucht. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Lungenentzündung bekommen würde, dann könnte es sein, dass das schon für mich das Ende ist. Mhm. Und meine Lunge verbraucht auch sehr viel an Kalorien. Ich mit jedem Atemzug, also ich brauche 4000 Kalorien zum Beispiel auch am Tag. 4000 Kalorien? 4000 Kalorien. Zum Und Beispiel, die bekomme ich nicht rein. Zum Beispiel, dadurch habe ich immer weniger Reserven. Und wenn du so Astronautennahrung essen würdest, die ja hoch... Nehme ich. Bitte? Die nehme ich. Die hoch ist hochkalorisch. Ach so, die nimmst du schon. Mhm. Ja. Und trotzdem reicht es nicht aus. Nein. So ein Gespräch, was wir beide jetzt führen, ist das anstrengend für dich? Ein bisschen. Mhm. Du musst sagen, wenn es nicht mehr weitergeht, ne? Dann machen wir Schluss. Mhm. Die Sendung heißt ja, ich werde nicht alt werden. Ja. Nun habe ich ja da ist ja bei dir doch eine Hoffnung mit der Transplantation. Wie realistisch ist das, dass du eine neue Lunge bekommst? Also wie gesagt, ich warte ja jetzt schon fast 8 Jahre und ich habe jetzt am 10.10. letztes Jahr, das Datum werde ich nicht vergessen, weil 10.10.10. Mhm. da hat man mich das erste Mal angerufen, nach all den Jahren, sie hätten ein Organ für mich. Und da haben sie mich gefragt, wie es mir geht. Und dann habe ich gesagt, ja, soweit ganz gut, also dass ich keine Erkältung habe oder sonst was, weil dann wird man auch nicht transplantiert. Und dann sagte sie, ja, sie hätte ein Organ für mich. Ja, ich mich tierisch gefreut. Und dann sagte sie, ja, aber sie müsste das wohl nochmal absprechen. Und dann hat sie sich wohl nochmal mit dem Arzt abgesprochen. Dann hieß es, das Organ wäre nicht in Ordnung gewesen. Das wäre in Mülleimer gelandet. Und also eine Hoffnung, die dann sehr schnell leider zerplatzt ist. Ja. Und dann haben sie gesagt, dann ich muss ja alle 3 Monate ins Krankenhaus. Ich muss dann immer zu Routinekontrollen und diese Kontrollen, die gehen ja dann irgendwann immer nach Eurotransplant. Und damit man auch weiter auf diese Liste bleiben kann. Verstehe, ja. Und dadurch ist das, diese Hoffnung, ich meine, ich bin sehr optimistisch. Du willst auch, ne? Ich will. Du willst, das merke ich schon, das höre ich auch. Liebe Gabi, ich will dich nicht jetzt weiter belasten mit dem Gespräch. Ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass sehr schnell eine Lunge kommt und dass nach einer Transplantation du doch wieder ein besseres und leichteres Leben führen kannst. Dass das die Rettung dann ist, nach all diesen vielen schweren Jahren, die hinter dir liegen. Ja, also die waren sehr schwer. Das glaube ich wirklich. Weil also, ich hatte zudem, ich habe meine Kinder alleine großgezogen. Ich habe diese Krankheiten alle überstanden. Ich habe durch meine positive Einstellung in der Kur sind die Leute immer auf mich zugekommen und haben gesagt, oh, du bist so positiv, du bringst hier immer Freude rein. Und also auch meiner Seite aus. Sind solche Sachen, die mir gut tun dann. Genau, also von meiner Seite aus auch Respekt vor deiner Lebensleistung, die du hingelegt hast. Und nochmal die große Hoffnung, dass du bald ein Organ bekommst und transplantiert werden kannst. Ja, danke. Hat mich sehr gefreut, dass wir uns kennengelernt haben, Gabi, und alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Alles Gute auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Und hier ist die Silke, und Silke ist 35. Guten Morgen, Silke. Hey, hallo Domian. Du klingst aber sehr frisch und fröhlich. Ja, natürlich. Obwohl das Thema so ernst ist. Ja, das mag ja sein, aber ich muss mich ja nicht hängen lassen, nur weil mir irgendwann mal was passiert ist. Was ist passiert? Ich hatte mit 29 Jahren einen Herzinfarkt. Ja. Und ich habe die Diagnose nicht akzeptiert. Und ich bin jetzt mittlerweile 35. Was heißt, mir geht wunderbar. Was heißt, du hast gesagt, die jetzt haben gesagt, Frau Silke, Sie haben einen Herzinfarkt und du hast gesagt, nee, habe ich nicht. Tschüss, ja, genau. Ich gehe nach Hause. Ja, genau, so ist es gewesen. Ehrlich? Ja. Du warst im Krankenhaus und bist nach Hause gegangen? Ja. Warum? Verstehe es jetzt nicht, ne? Nee, verstehe ich nicht. Hat man nicht Angst? Nein, ich konnte es halt nicht verstehen und ich habe es nicht akzeptiert. Wie hat sich dieser Herzinfarkt denn gezeigt bei dir? Ja, Himmelsakrament, ich habe noch auf einer Couch gesessen, habe gesagt, hier, Liebchen, mach mal die Fenster auf, ich bekomme keine Luft mehr, und da war es schon zu spät. Da habe ich den Kopf in den Nacken geschmissen und ja, war halt so. Dann bin ich einen Tag später zum Arzt gefahren. Achso, es gab gar keinen Rettungswagen oder sowas? Nein. Und meine damalige Hausärztin hat mich dann zum Kardiologen geschickt und der hat dann halt hier EKG gemacht und hast du nicht gesehen. Und hat gesagt, also mal, Frau Kelz, sie haben jetzt hier eine verkalkte Herzklappe. Eine verkalkte Herzklappe, in dem Alter schon? Ja. Warum, bist du Raucherin? Ja. Oh, ich hoffe, du bist seitdem nicht mehr Raucherin. Doch, na klar. Doch, du bist immer noch Raucherin. Ja, sicher, ich trinke, ich rauche, ich mache alles, was ich möchte. Ist ja schon ein bisschen bescheuert, oder? Nein, auf keine Art und Weise. Warum nicht? Du riskierst deine Gesundheit und dein Leben. Nein, wieso? Ich könnte auch morgen vom Bus überfahren werden. Das könnte durchaus passieren, aber da, wo man etwas tun kann, sollte man es doch tun. Zum Beispiel das Rauchen und das Trinken unterlassen. Ja, aber ich konnte doch damals auch nichts dran tun. Ich habe ganz gemütlich auf einer Couch gesessen und habe dann da gelegen und hatte diesen Infarkt. Aber jetzt ist doch die Wahrscheinlichkeit, wenn du schon mal einmal so einen Warnschuss bekommen hast und da ist was nicht in Ordnung in deinem Herz, und du rauchst und trinkst weiter, ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch, dass in absehbarer Zeit es dich heftig erwischt und du vielleicht ein Pflegefall wirst oder stirbst. Das mag sein, aber ich genieße trotzdem jeden Tag. Das ist aber eine sehr fatalistische Einstellung. Nein, auf keinen Fall. Weil wie gesagt, du könntest morgen vor die Tür gehen, könntest vom Bus überfahren werden und dann hast du auch ein Problem. Ja gut, aber das rechtfertigt doch nicht, so leichtfertig mit der Gesundheit umzugehen. Doch. Also dir ist es dann, dir ist es dann auch egal, wenn du früh stirbst? Ja, ich habe doch keinen Einfluss drauf. Doch, du hast Einfluss drauf, das könntest du zum Beispiel verhindern. Liebe Silke, wir können nicht weiterreden. Ich animiere, ja, die Zeit ist vorbei, ne? Ich animiere dich, möchte dich doch wirklich raten, geh zum Arzt, geh bitte zum Arzt. Ich muss Schluss machen. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ja. In der Technik, Jonathan Hoffmann. Übermorgen sind wir wieder da, in der Nacht von Freitag auf Samstag.